Miami Punk. The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Erstes Abenteuer: Die olivgrünen Makrelen. Episode 1: Das Spielprinzip. Das Spielprinzip ja schon in meiner E-Mail erklärt. Aber nochmal in aller Kürze, was heute Abend passieren wird. Ihr drei schlüpft in die Rollen der Figuren, die ihr euch im Vorfeld ausgedacht habt. Darum hatte ich euch ja gebeten. Vor euch liegen jetzt eure jeweiligen Character Sheets. Da tragt ihr bitte die persönlichen Eckdaten eurer Figuren ein: Name, Alter, Nationalität, Beruf, das ganze Zeug. Da unten auf den freien Feldern tragt ihr deren Talente und Fertigkeiten ein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Talente sind eher allgemein und auf den Charactersheets vorgedruckt, weil alle Figuren dieselben haben, nämlich Intelligenz, Stärke, Geschick und Charisma. Mhm. Fertigkeiten hingegen sind spezifischer und nicht vorgegeben. Deshalb sind da unten so freie Zeilen. Da könnt ihr Fertigkeiten eintragen, die zu eurer Figur passen. Zum Beispiel: Kann jemand gut mit Technik? Welche Sprachen spricht eine Person? Ist man redegewandt, gewaltbereit, zärtlich, frauenfeindlich, traurig und so weiter. Alles, was euch einfällt, kann da rein. Ist das in irgendeiner Form begrenzt? Oder könnte ich da auch etwas sehr, sehr Spezifisches reinschreiben? Zum Beispiel Fisch ausnehmen und zubereiten? Oder die Fähigkeit, in wichtigen Momenten Suppe nicht zu verschütten? Oder alte Männer aus überdurchschnittlicher Distanz am Geruch erkennen? Naja. Kannst du theoretisch machen. Aber ihr müsst den Talenten und Fertigkeiten einen Wert von 1 bis 20 geben. Okay. Je höher der Wert, umso besser ist jemand in dieser Hinsicht. Das wird im weiteren Spielverlauf relevant, wenn ihr eure Talente bzw. Fertigkeiten durch Würfeln auf die Probe stellen müsst. Oh. Sagen wir zum Beispiel, wir befinden uns in einer Bar und du sagst zu mir: Ich will diesen einäugigen Säufer an der Theke verführen, um ihm seine Brieftasche zu klauen. Mhm. Dann berücksichtige ich natürlich, wie betrunken der Mann ist und dass er nur ein Auge hat. Vor allem schaue ich mir aber an, ob du über eine entsprechende Fertigkeit verfügst. Zum Beispiel Taschendiebstahl oder Verführungskünste. Klar. Falls nicht, greife ich auf die allgemeinen Talente zurück. In diesem Fall Geschick oder Charme oder beides. Mhm. Das entscheide ich in der jeweiligen Situation. Dafür gibt es kein festes Skript an Regeln. So oder so, je höher der jeweilige Wert, umso leichter das Bestehen der Würfelprobe. Wir benutzen übrigens nur 20er-Würfel zum Spielen, die, wie der Name schon sagt, 20 Seiten haben, aufsteigend nummeriert. Also keine abgedrehten Kombinationen aus 6ern, 12ern oder Sonderwürfel, sondern ganz simpel. Jeder von euch kriegt einen 20er, mit dem ihr würfelt, ob eure Aktion erfolgreich war. Das Problem ist, und damit komme ich auf deine Frage zurück, ihr könnt insgesamt nur 40 Punkte für eure Talente und 80 Punkte für eure Fertigkeiten vergeben. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt darauf bestehst, dass deine Figur alte Menschen erriechen kann und du darauf 20 deiner Punkte verwendest, dann bleiben dir nur noch 60 Punkte für sinnvolle Sachen wie technisches Geschick, die Manipulation von Gefühlen oder Messerkampf. Du selbst spielst aber keine Figur, oder? Genau. Ich übernehme ja die Rolle des Game Masters, bin also der Erzähler. Die einzigen Figuren, die ich spiele, sind die Nebenfiguren, mit denen ihr interagieren könnt, die NPCs. Klar, okay. In dem Beispiel wäre das der Einäugige an der Bar, für den ich dann spreche und handle. Es würde nämlich einfach keinen Sinn machen, wenn ich eine eigene Figur hätte, denn ich weiß ja als auktoriale Erzählerin, die ständig im Storybook blättert, ja quasi alles über das Spieluniversum. Weiß immer, was sich hinter einer Tür versteckt, was die vorteilhafteste Entscheidung wäre und so weiter. Und ich kann eben auch entscheiden, wie eine Nebenfigur reagiert, wenn das nicht explizit vom Storybook vorgegeben wird. Mitspielen wäre also bescheuert, weil ich ja nur ein Gehirn habe und so tun müsste, als wüsste meine Figur nicht, was sich hinter einer Tür versteckt, obwohl ich, der echte Mensch, das natürlich weiß. Das wäre wie Schach gegen sich selbst spielen. Oder schlimmer. Macht es Sinn, was ich sage? Ja, Logo. Denke ja. Gut. Dann schlage ich vor, ihr stellt erstmal kurz eure Figuren vor, was die so ausmacht, wo die herkommen, was die für Ziele im Leben haben. Okay. Ich hatte euch ja gebeten, euren Figuren irgendeine Form von innerem Antrieb zu geben. Mhm. Etwas, das sie suchen oder etwas, das sie verloren haben und nun ersetzen wollen. Natürlich könnt ihr auch Eigenschaften und Geheimnisse von euch auf eure Figuren übertragen, wenn ihr wollt. Und ja, genau, eine Sache noch. Jede Figur soll einen Gegenstand besitzen, der ihr wichtig ist. Kann sein, dass die Gegenstände für die drei Abenteuer, die wir heute Abend spielen wollen, relevant werden. Kann aber auch sein, dass nicht. Weiß ich selbst noch nicht. Ja, und dass die drei Abenteuer alle in Miami spielen, das sich nach dem Rückzug des Atlantiks in einen noch unwirklicheren Ort verwandelt hat, ist ja klar. Aber zu den unterschiedlichen Settings komme ich gleich. Okay, dann fange ich mal an. Meine Figur heißt Javier Jiménez. Javier ist 29 Jahre alt und gehörte früher zu den sogenannten Frauen und Männern von South Beach. Dazu habe ich mal ein bisschen recherchiert und soweit ich das richtig verstanden habe, waren das Menschen, die früher als Laiendarstellerinnen und Komparsen in Dauerwerbesendungen für multifunktionale Home-Fitness-Geräte mitgespielt haben. Miami war früher nämlich der weltweit wichtigste Ort für so billig produzierte Dauerwerbesendungen. So das Hollywood der Branche. Genau. Und die Frauen und Männer vom South Beach waren die im Hintergrund der Werbesendung Volleyball spielenden, gebräunten Frauen und Männer, umzäunt von einer permanent eingeblendeten Hotline, während im Vordergrund Moderatorinnen für ein Fitnessgerät warben und die schönen Menschen im Hintergrund irgendwann scheinbar spontan vor die Kamera holen, um deren pissiges Plastikteil auszuprobieren. Ja, und dann sagen die so, wow, ja, spür ich total, brennt sofort in den Muskeln, pervers gut, geil, bevor sich die Werbeschleife wieder an sich selbst rückkoppelte. Teleshopping, komplette Hölle. Und diese ganzen Laiendarstellerinnen, von denen es mal Tausende in Miami gab, diese ganzen Darsteller sind nach dem Rückzug des Atlantiks arbeitslos geworden und viele von denen in Sinnkrisen gefallen. Dazu gibt es eine kurze Dreisat-Doku, findet man auf YouTube, mit vielen Interviews, wo die ihren Leidensdruck beschreiben. Denn die meisten dieser Menschen, die trotzdem in der Stadt geblieben sind, sind nur noch Schatten ihrer selbst. Man sieht sie die Boulevards rauf und runter geistern, als silberlackierte Statue in der Innenstadt mit einem Kleingeldhut oder stundenlang ausdruckslos auf Bänken sitzen. Die wenigsten von ihnen besitzen oder besaßen einen höheren Bildungsabschluss. Außerdem haben die in der Regel nichts von der Welt gesehen, keine anderen Interessen, keine Kinder und vor allem keine alternativen Sozialkreise, weil sie die wertvollsten Jahre ihres Lebens damit verbracht haben, zu trainieren, zu liegen, sich zu sonnen und ihre Sätze in die Kamera zu sagen. Und jetzt sucht jedenfalls Javier, also meine Figur, nach einer neuen Berufung, nach etwas Sinnvollem. Am liebsten würde er irgendwie Menschen helfen. Oh, toll. Ja. Und was kann Javier Jiménez so? Er ist natürlich sportlich, pflichtbewusst, empathisch, aber auch ein bisschen schüchtern. Vor allem aber unheimlich schön, braun und muskulös. Ja, deshalb hätte ich jetzt mal angesetzt, Stärke 12, Charme 16, Intelligenz 7 und Geschick nur 5. Außerdem hat er eine lebensgefährliche Nussallergie und ein dunkles Geheimnis, das mit seiner Schwester zu tun hat, die gerade im Knast sitzt. Aha. Ja, was seine Fertigkeiten angeht, seine Eltern hatten früher eine Werkstatt, deshalb kann er ganz gut mit Technik. 15 Punkte. Sein Gegenstand ist deshalb ein Winkelschleifer, eine Flex. Das Ding hat er von seinem letzten Werbedreh mitgehen lassen. Nachdem nämlich sämtliche Rollen als schöne Strandmänner gestrichen worden waren, hat Javier zunächst versucht, sich mit anderen Werbesendungen über Wasser zu halten. Seine Agentin vermittelte ihm unter anderem eine Rolle als Handwerker und tendenziell religiösen Familienvater. Für den Dreh hat man ihm die Schläfen grau gefärbt und ihn Sachen sagen lassen wie »Wow, endlich ein Tool mit Power«. Aber auch, das ist so einfach zu bedienen, das kann selbst meine Frau. Er fand das alles so schrecklich und erniedrigend, dass er das Gerät aus der Werbesendung aufgehoben hat und fast immer bei sich trägt, als Erinnerung, nie wieder solche Arbeit verrichten zu müssen. Außerdem ist das Gerät akkubetrieben und wirklich toll zum Schneiden und Schleifen von Holz und Metall. Ja. Ansonsten, was noch? Genau, Javier hat ein gutes Gedächtnis, 12. Verführt alle Geschlechter, 14, ist, wie gesagt, nur ein mäßiger Schauspieler, kann also ganz okay lügen, 8 Punkte, und beherrscht rudimentären Faustkampf, auch 8 Punkte. Ansonsten spricht er Spanisch, 16, und ein bisschen Portugiesisch. 7. Streber. Stark. Sehr stark. Schöne Details. Figurentiefe. Danke. Magst du als Nächste? Gut. Meine Figur heißt Juanita Felix Stefan. Aha. Wow. Ja. Juanita ist 35 und promovierte Soziologin. Zumindest ist sie als solche vor einem Jahr nach Miami gekommen für ein Forschungsprojekt der Universität Lausanne in Kooperation mit der Universität Valencia. Sie ist im Übrigen aus Frankreich. Ziel des Forschungsprojektes war es, die Bildung von dadaistischen und extrem gewaltbereiten Jugendbanden in Miami ethnografisch zu beobachten. Na ja, klar. Ja, um zu verstehen, wie diese organisiert sind, was genau ihre Ziele sind, wie sie ihre neuen Mitglieder rekrutieren und vor allem, wie es ihnen gelingt, zwischen den anderen zahllosen, konkurrierenden Gruppierungen Miamis zu bestehen. Mhm. Diese Banden gibt es übrigens wirklich, ne? Naja, egal. Juanita hatte zuvor jedenfalls zu den Folgen von Rohstoffabbau, insbesondere Lithium und Erdgas, für indigene Völker in Argentinien promoviert, an der UBA in Buenos Aires. Sie spricht also neben Englisch auch Französisch, 20 Punkte, und Spanisch, 13. In Miami angekommen, war sie dann aber ziemlich desillusioniert von der ganzen wissenschaftlichen Unternehmung. Zum einen, weil sie das methodische Vorgehen des Forschungsprojekts nicht für analytisch sinnvoll hielt. Das führe ich jetzt aber nicht aus, warum, das kann ich euch später gerne erklären. Und zum anderen, und das ist viel wichtiger, weil sie angeekelt davon war, dass ihre europäischen Kolleginnen und Kollegen mit jeder Woche, die sie in der ehemaligen Küstenstadt waren, immer mehr auf die dadaistischen Jugendlichen wie auf kranke Tiere oder nicht menschliche Objekte herabblickten. Überhaupt auf die ganze Stadt und alle Bewohner und deren Kaputtheit auf eine wirklich widerliche Weise herabblickten und sich zunehmend in einer NGO und Forschungsblase aus Internationals verloren hatten, die sich in Downtown hinter Zäunen verschanzten. Ja, weiß jetzt auch nicht, ob das so ausführlich sein muss. Dachte aber, das wäre hilfreich, um die... Alter, ja, ich wollte halt, dass die Figur plastischer wird. Ich habe mir zum Beispiel ein vollständiges Veröffentlichungsverzeichnis von Dr. Juanita Felix Stefan ausgedacht. 2 Seiten lang. Ich dachte halt, wie diese Fußnote bei Foster Wallace, ne? Keine Ahnung, wer das ist, aber klingt gut. Ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, sie ist Wissenschaftlerin, scharfsinnig und exzellent im logischen Denken. 16 Punkte. Aber auch einfühlsam und anpassungsfähig, was man ja für ethnografische Forschung braucht. Sie kann zum Beispiel ihre Stimme verstellen. 9. 9. Leute schnell auf ihre Seite gewinnen. 10. Und ist hervorragend im Anschleichen bzw. Verstecken. 12 Punkte. Ja, was ihre Talente angeht, hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, Intelligenz 17, Charisma 11, Geschick 8 und Stärke 4. Sie hat sich zwar de facto aus dem europäischen Forschungsprojekt zu den Jugendbanden ausgeklinkt, kriegt aber weiterhin ihr Gehalt überwiesen, das scheinbar niemanden interessiert, was sie genau macht. Heißt, sie ist ökonomisch unabhängig, was für unsere Abenteuer ja eventuell nicht unerheblich sein könnte. Ihre verbleibende Zeit in Miami will sie jetzt für eigene sozialwissenschaftliche Forschung nutzen, die nicht diese exotisierende Perspektive einnimmt. Ich dachte, das wäre eine gute Grundlage für eine Figur. Also, dass sie in Miami irgendwie forschen und sich in unterschiedliche Gruppen reinarbeiten will. Weil du ja in der E-Mail auch geschrieben hast, dass wir in den 3 Abenteuern dieselben Figuren benutzen sollten. Hm? Mhm. Oder? Genau. Das wäre sonst zu viel Eck, jedes Mal neue zu nehmen. Außerdem wäre es ja schade, wenn wir die nur einmal nutzen und dann landen sie im Müll. Eben. Weil das wäre ja dann auch total schlüssig, dass sie sich in sehr unterschiedlichen Situationen bzw. Abenteuern wiederfindet. Weil man sagen könnte, naja, sie versucht halt, sich jetzt in diese und jene Community reinzuarbeiten, um die teilnehmend beobachten zu können. Hammer. Ja. Noch was zu Juanita, das wir wissen müssen? Bitte nicht. Ach komm. Sie joggt gern, ist politisch links und hat mal ein Seilbahnunglück in Österreich überlebt. Tschüss. Seitdem hört sie nachts Stimmen, die sie nicht abschalten kann. Ihr persönlicher Gegenstand ist ein Einführungsbuch zur Kriminologie. Sie ist nämlich manische Leserin von Kriminalliteratur. Und außerdem kann sie aufgrund ihres wissenschaftlichen Hintergrunds gut mit großen Datenmengen umgehen. Sie lebt für Microsoft Excel. 100%. Alles klar. Gut, dann ich noch. Und ich komme am besten gleich zur Sache. Meine Figur heißt Lars Pampers und ist ein Ex-Mensch. Ach komm, fick dich doch. Muss ja jetzt wieder so eine Scheiße kommen. So, ist das verboten? Komm, was soll das? Passt binnenfiktional überhaupt nicht. Was? Wieso? Das ist, als würde man in ein Lovecraft-Universum eine Laserwaffe und eine Kebabude importieren. Das geht nicht. Lovecraft war Hardcore-Rassist. Das macht die Kebabude noch unwahrscheinlicher. Keine Ahnung mehr von dir. Nimm mal einen tätowierten Ex-Army-Mann, der ein Alkoholproblem hat oder irgendeinen anderen normalen Scheiß. Auf keinen Fall. Ich habe mir diese Figur ausgedacht und die werde ich jetzt auch spielen. Nee, einfach nee. Dann spielt halt ohne mich. Ach. Für mich kein Thema. Ich stelle mir einfach die Biere in mein System rein, die ich mitgebracht habe, und schaue euch zu, wie ihr mit euren extrem langweiligen Charakteren absolut nichts erlebt. Vielleicht schreibst du ja einen super spannenden Essay. Alba, ich drück die Daumen. Oh, wenn ich dazu kurz etwas sagen darf. Zu zweit macht das keinen Sinn. Es braucht schon mindestens 3 Figuren. Dann würde ich eher sagen, wir verschieben das Ganze, wenn wir uns jetzt nicht einig werden, weil nochmal spielen können wir ein Abenteuer ja nicht. Oder nicht wirklich, weil man dann vom ersten Mal spielen schon zu viel weiß. Oder ihr lasst mich halt meine Figur nehmen und es wird alles gut. Deine Forscherin und mein braungebrannter Typ und daneben so eine menschliche Echse, die zwischendurch mal casual einen lebendigen Vogel frisst. Eigentlich ganz geil. Ja, wenn das geht. An sich. Auf eine Weise passt das ja zu einer Stadt wie Miami, in der Pflanzen singen, Leute wegen Wassermangel ihre Gärten mit Soda-Light-Getränken sprengen und Pizzalieferautos mit Katapulten in den Verkehr geschleudert werden. Ist doch eh nur ein Scheißspiel. Ja gut, dann mach halt meine Fresse. Okay. Also wie gesagt, Lars Pampers ist ein Ex-Mensch, der nach der Schule zunächst die Bowlingbahn seiner Eltern übernommen hat. Ebenfalls Ex-Menschen. Natürlich. Aber er fand keine Erfüllung darin, jeden Tag melancholisch Bier zu zapfen, Geburtstagsfeiern zuzuschauen, stundenlang grottiges Amateur-Bowling mit ansehen zu müssen, verschwitzte Schuhe über den Tresen zu geben und 20 bis 30 Mal am Abend die Frage zu beantworten, ob es die noch eine Nummer kleiner gäbe. Deshalb hat er seine Eltern gegessen. Deshalb hat er seine Eltern gegessen und den Laden verkauft. Mhm. Jetzt will er etwas Sinnvolles mit seinem Leben anfangen. Ähnlich wie deine Figur, Belet, also. Ach so. Da er selbst jahrelang bei der Freiwilligen Feuerwehr und den PfadfinderInnen war, mit denen er 2-mal im Jahr in den Everglades übernachtete, zog es ihn nach Miami, weil er gehört hatte, dass die Menschen dort Hilfe bräuchten. Er kann mit anderen Echsen kommunizieren, 20 Punkte, was ja nicht das Schlechteste ist, wegen der Alligatorenplage in Miami. Korrekt. Außerdem ist er extrem verfressen, kann gut Buchhaltung, 13 Punkte, und ist technisch eher unbegabt, 3 Punkte. Dafür hatte er aber ziemlich viel Geld wegen dem Verkauf der alten Bowlingbahn und ist deshalb in der Tendenz versnobbt und trägt eine teure Gürteltasche. Na klar. Als Echse ist er außerdem hitzeresistent, 10, kann seine scharfen Zähne als Waffe nutzen, 5, kann überhaupt gut mit Waffen, 10, und passt durch jede Ritze und unter jeden Stein, 15 Geil. Punkte. Mhm. Sein Gegenstand ist eine geladene Smith & Wesson 9mm. Dankeschön, das wär's. Ist das so eine echsenmäßige Tradition, dass man zur Geburt eine Waffe bekommt, um einen an den dauerhaften und ewigen Kampf gegen die menschliche Spezies zu erinnern, oder was? Nein, die hat er sich einfach bei Walmart gekauft. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Setting, um in die eigentliche Handlung einzusteigen. Gänsehaut. Wie gesagt, wir spielen heute 3 sehr kurze Abenteuer, die explizit für Einsteigerinnen wie euch geschrieben wurden. Natürlich gibt es auch längere Abenteuer und Kampagnen, deren Handlungen ebenfalls in Miami angesiedelt sind, sich allerdings bis zu 100 Spielstunden ziehen können und relativ komplexe Character Progressions haben und so weiter. Die 3, die ich für euch ausgesucht habe, sind jeweils auf 1 bis maximal 2 Stunden ausgelegt. Je nachdem, was ihr für Entscheidungen trefft, wichtig, inhaltlich sind die 3 Handlungsstränge mehr oder weniger alleinstehend. Mhm. Ihr müsst euch das wie Kurzgeschichten aus einem konsistenten Universum vorstellen, das ihr eure Figuren importiert und danach wieder exportiert. Hä? Und diese Pen and Paper sind alle vom selben Autoren geschrieben? David de Coyle, richtig. Der hat fast sämtliche dieser kürzeren Miami-Abenteuer geschrieben, wohnt selbst in der Stadt und hat, kurioserweise, auch einen deutschen Pass. Über 40 Stück hat er geschrieben. Kann man im Bundle der Game of the Year Edition kaufen. Aber zurück zum konkreten Setting. Im ersten Abenteuer heuern eure Figuren als Alligatorenringer bei einem Ringerverein an, der erst vor kurzem gegründet wurde. Der Name des Vereins, die olivgrünen Makrelen. Was? So heißen die? So heißen die. Die olivgrünen Makrelen. Sehr, sehr gut. Zur Erinnerung, Cobra hat es ja eben schon erwähnt. Miami wird seit dem Rückzug des Atlantiks von einer Alligatorenplage heimgesucht. Um der Plage Herr zu werden, gründeten sich unabhängig voneinander zahlreiche Ringervereine. Das ist tatsächlich der Fall gewesen. Fragt mich nicht warum. Gibt viele Theorien, aber keine restlos geklärte Antwort. Es gibt also diese Vereine, die sich dem Kampf gegen die Alligatoren verschrieben haben. Menschen in echsenbasierter Not können diese Ringer anrufen. Die kommen dann vorbei, ringen mit dem Alligator und transportieren ihn ab. Mittlerweile sind manche von diesen Ringervereinen derartig gewachsen, dass sie auch andere Rettungsarbeiten und sogar parapolizeiliche Aufgaben erledigen. Euer Vereinshaus befindet sich im westlichen Teil Alapaddle, einem Stadtviertel, in dem sich die meisten dieser Vereine niedergelassen haben. Sie mieten leerstehende Nagelstudios, Lebensmittelläden, ehemalige Kindertagesstätten, die alle geräumt wurden, nachdem ein nicht unerheblicher Teil der weißen Bevölkerung die Stadt verlassen hat. Dicht an dicht reihen sich hier die Vereinshäuser, vor denen frisierte und bunt lackierte Vans stehen. Die berüchtigten Einsatzfahrzeuge der Ringervereine. Wenn man durch das Viertel von Alapaddle läuft, sieht man überall Menschen in neonfarbenem Elastan. Sie lungern vor ihren Vereinshäusern wie Friseure ohne Kundschaft, spielen Domino und trinken proteinhaltigen Tee. Ein Ventilator neben dem Klappstuhl stehend, dessen Verlängerungskabel durch ein Fenster in einem Gebäude verschwindet. Die hohe Dichte an wurfmächtigen Frauen und Männern, vor allem Männern, die sich hier angesiedelt haben, führte trotz der ungebrochenen, hohen Nachfrage an Rettungseinsätzen zu einem massiven Preisverfall für Ringerdienstleistungen. Einige wenige große Vereine konnten sich zwar lukrative Abkommen mit der Stadtverwaltung sichern, die diese als offizielle Ringer listete, wofür sich die Vereine im Gegenzug zu gewissen Standards verpflichteten. Der große Rest hingegen sieht sich gezwungen, die Preise bis in die Prekarität zu drücken. Dafür wenden sie umso mehr Energie auf, um aggressiv Werbung zu betreiben. Euren Verein, die olivgrünen Makrelen, gibt es, wie gesagt, erst seit kurzem. Und auch ihr habt enorme Probleme, euch über Wasser zu halten, weshalb innerhalb eures Vereins ständig darüber diskutiert wird, wie man sich aufstellen sollte, was das eigene Profil ist, welche Aufträge man annimmt und so weiter. Ich denke, das reicht für den Einstieg. Ich denke auch, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Nur ein chronologischer Hinweis noch. Die Handlung dieses Abenteuers spielt kurz vor dem Jungfernflug des Rhody Yates Komplexes, diesem riesigen Gebäude, das abgehoben ist. Ihr wisst schon? Ja, das habe ich damals schon nicht richtig verstanden, als das vor ein paar Jahren in den Nachrichten war mit diesem davonfliegenden Plattenbau. Also, was das sollte, wohin das Ding steuerte, meine ich. Das war doch diese Tower-Gruppe. Miami Punk. Irgendwie so, ja. Aber warum nochmal? Ich will an dieser Stelle noch nicht zu viel zum Rhody Yates Komplex erzählen, weil unser drittes Abenteuer eng mit dessen Schicksal verknüpft ist. Nur so viel. Es ist nach wie vor umstritten, was an Bord des davonfliegenden Gebäudekomplexes geschah und wer genau warum daran beteiligt war, dass das Betonmonster aus den 70er Jahren sich von Miami losriss und in Richtung Osten flog, bis weit jenseits der Bahamas, dort wo der Atlantik wieder beginnt, in den es schließlich 3 Wochen nach Beginn des Fluges abstürzte und die tausenden Bewohner des Komplexes im Ozean begrub. Ja. Das zweite Abenteuer wird kurz vor dem Abflug spielen, das dritte ziemlich unmittelbar danach. Okay, mir ist langweilig durch euch. Und jetzt? Jetzt steht ihr drei vor eurem Vereinsheim. Es ist eure zweite Woche im Verein. Eure Schicht beginnt. Das heißt, wir kennen uns schon untereinander? Rudimentär. Ihr habt zusammen fast gleichzeitig angeheuert, nachdem ihr eine Facebook-Anzeige des Vereins gesehen habt. Das Gröbste wisst ihr also bereits voneinander, aber wirklich geöffnet habt ihr euch noch niemandem. Wir betreten das Gebäude. Halt! Noch eine Frage. Könnten wir jetzt auch zum Flughafen fahren und ins Ausland fliegen und uns niemals an die Storyline über die grünen Makrelen halten? Ja, aber dann wäre das Spiel für dich vorbei. Also, geht ihr rein? Yep. Ja, rein. Gut. Das fensterlose Vereinshaus war früher mal eine Werkstatt und besteht aus einer hohen Halle mit Hebebühne, einem Büroraum und darüber einer winzigen Wohnung, in der die beiden Leiterinnen des Vereins leben. Lisa und Tom. In der Halle ist es ziemlich stickig und riecht nach einem Gemisch aus Motoröl, abgeriebenem Polyester, korrodiertem Eisen, Abgasen, frisch gepresstem Saft und dem Schweiß vieler Monate harter Arbeit am eigenen Körper. Die Ventilatoren schleudern zwecklos die durchgeatmete Luft hin und her. Im Büro sitzt rund um die Uhr ein Vereinsmitglied, um die aktuellen Meldungen der Nachrichtenagenturen zu sichten, den Polizeifunk abzuhören, die relevanten Foren im Teletext zu scannen, Aufträge entgegenzunehmen und nach Möglichkeit den Internetauftritt des Vereins zu verwalten. Es herrscht insgesamt eine Stimmung des Abwartens und Lauerns darauf, dass etwas passiert. Dort, wo früher Werkbänke und Regale für Ersatzteile standen, hat man Sofas, einen Kühlschrank und einen Fernseher hingestellt, an denen eine Dreamcast und eine Xbox One X angeschlossen sind. Daneben gibt es einen Trainingsbereich mit blauer Sportmatte, selbstgebastelten Alligatorenattrappen sowie Lang- und Kurzhanteln. An den Wänden hängen einige Fotos, auf denen stolze Ringerinnen und Ringer des Vereins blutüberströmt und mit zerrissenen Spandex glücklich in die Kamera schauen. Und natürlich, auf der Hebebühne parkt der Van eures Vereins. Die giftige Gans. Sie ist der ganze Stolz des Vereins, an dem es ständig etwas zu reparieren, zu verbessern oder zu verschönern gibt. Was ist der Punkt von diesen bunten Autos? Hab ich nicht verstanden. Alle Ringervereine haben Vans, mit denen sie auf Einsätze fahren. In eurem Fall handelt es sich um einen massiv umgebauten Volkswagen T4 California Edition, der um einen halben Meter aufgebockt wurde und über einen Twin-Turbo-Diesel mit 600 PS und 800 Newtonmeter verfügt. Yeah. Dazu semi-kugelsicheres Glas an allen Seiten, Flakleuchten und Fangnetzschleudern auf dem Dach, sowie viele Staumöglichkeiten und WLAN. Auf der Motorhaube ist ein Airbrush-Gemälde einer gigantischen Makrele zu sehen, die mit der Hilfe einer Gans, einem Alligator, den Hals aufreißt. Die gewalttätige Zeichnung des zerfetzenden Tieres verstört euch. Wer vom Verein ist außer uns noch da? Ja, und wie viele Mitglieder haben wir überhaupt? Ihr seid insgesamt zu siebt. Okay. Vergleichsweise wenige Mitglieder also. Lisa und Tom haben den Verein vor erst 8 Monaten gegründet. Die beiden betrieben davor eine Sicherheitsfirma. Kurz nach der Vereinsgründung kamen Bonn und Simon dazu. Gerade sitzt Tom im Büro und telefoniert mit irgendjemand. Er wirkt sehr konzentriert und etwas aufgebracht. Er ist ein bulliger Typ, der gut in niedrige Autos passt. Bonn sitzt auf der Couch, löffelt in Magerquark aufgeweichten Haferflocken und schaut sich irgendwelche Speedruns auf Twitch an. Ein schlaksiger junger Mann, der früher im Social Media Marketing tätig war, bevor er angeblich die Hälfte seines Kollegiums in einem Anfall von Wut und Verzweiflung zusammengeschlagen hat. Mehr hat er euch nicht gesagt. Simon ist ebenfalls anwesend. Sie steht an der kleinen Küchenzeile und schneidet Obst für ein Smoothie. Auch sie war früher in der Dauerwerbesendungsindustrie als Laiendarstellerin tätig und ist dementsprechend schön. Ähnlich wie du, Javier, hatte sie anfangs damit zu kämpfen, ihren Körper durch das Ringen zu entstellen. Die Verstümmelung der Ohren, die Hautaufschürfung und Vernarbungen, die Hornhaut. Simon ist ziemlich verschwitzt, weil sie eben im Trainingsbereich einige Kraftübungen gemacht hat. Auf einem großen Schriftzug an der Wand über dem Rack mit Hanteln steht: Jeden Tag trainieren wir. Wie sollte man sonst ein 300 Kilogramm schweres Tier bezwingen mit Haut aus Stahl und Zähnen wie Dolchen? Also ich gehe in den Trainingsbereich und stemme was weg. Ich nehme mal an, dass ich meinen Char dadurch verbessern kann. Je nachdem, aber prinzipiell schon, ja. Du betrittst also wortlos den Raum, gehst in die Ecke und trainierst vor dich hin. Simon guckt dich verdutzt an, weiß aber offensichtlich deine Arbeitseinstellung zu schätzen. Ich setze mich zu Bonn auf die Couch. Ich will mehr über den Verein und die ganze Vereinskultur wissen. Zum Beispiel, Verfolgt unser Verein bestimmte Ziele? Oder geht es einfach nur darum, über die Runden zu kommen? Ziele muss man sich leisten können. Trotzdem ist vieles denkbar. Insbesondere was das Rettungswesen angeht, das ja mehr und mehr privatisiert wird, ist noch großes Wachstumspotenzial, das uns offen steht. Falls dann endlich mal die versprochenen Teile der Polizei ausgegliedert werden sollten, dürfte das allen Vereinen zugutekommen und neue Chancen eröffnen. Trotzdem bleibt es schwer, sich als kleiner Verein am Markt durchzusetzen. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Uns droht ständig nur die Krümel aufzulesen, die die Großen hinterlassen. Deshalb müssen wir für jeden Kunden 4-mal so viel arbeiten. Woher kommen denn diese großen Vereine? Ausgerechnet in Miami. Ich meine, das hat doch alles vor nicht allzu langer Zeit angefangen. Wie konnten die so schnell anwachsen? Haben die sich über die Sportinstitute der Unis geformt oder so? Es fing damit an, dass sich schon in den ersten Monaten der Alligatorenplage eine Handvoll Vereine zusammengetan haben. Dadurch konnten sie auf einmal in einer ganz anderen Breite die Nachfrage in der Stadt abdecken, Kosten drücken, konnten Aufträge bündeln und sich überhaupt effektiver organisieren. Das hat wiederum zu einer rapiden Konzentration von Macht und Ressourcen geführt. Damit ihr mal eine Vorstellung bekommt. Die drei größten Ringervereine bedienen mittlerweile über 80% aller Alligatorenbeseitigungsaufträge. Und die drängen jetzt natürlich mit aller Gewalt auch auf den lukrativeren Rettungs- und Sicherheitsmarkt. Überhaupt sehen sich die drei Großen zunehmend in einer politischen Rolle, sind in öffentlichen Gremien vertreten, bestens vernetzt und so weiter. UWM ist zum Beispiel so eine Koalition, die größte von den dreien. Die sind derart durchprofessionalisiert, dass die Vereinsmitglieder in ihren Heimsitzen haben, die nicht mehr ringen und auf Einsätze fahren, sondern stattdessen nichts anderes machen als Öffentlichkeitsarbeit. Manche von denen standen noch nie auf einer Matte, haben noch nie einen Alligator berührt. Gibt da Leute, die haben nicht mal zwei Arme. Und diese Marktmacht haben die großen Vereine mittlerweile auch durch Kooperationen institutionalisiert. Die Telefonnummer von UWM steht zum Beispiel in vielen städtischen Broschüren, direkt neben 911, sind angeblich direkt mit dem Notruf verbunden und kommen so an Aufträge, von denen wir erst gar nicht erfahren. Und das geht natürlich nur, weil sie über 500 Leute und eine ganze Flotte an frisierten Vans verfügen. Sogar Putzkräfte haben die, die deren Hauptvereinshaus sauber halten. War früher mal eine Feuerwehrstation. Ist die Straße runter. Nur 7 Blocks entfernt. Würde es da nicht Sinn machen, wenn wir uns auch mit anderen Vereinen zusammentun? Ihr redet ziemlich viel. Dafür, dass ihr hier gerade erst angefangen habt. In der Nachbarschaft von Alapada verstehen wir uns mit den meisten gut. Auch weil viele unseren Ehrgeiz fürchten. Allerdings gibt es auch einige Vereine, die meinen, sie müssten aus der Reihe tanzen und uns allen das Leben schwerer machen als nötig. Wie meint er das? Nee, sag lieber, wie meinst du das? Dann bleibst du mehr in deiner Rolle. Lol, bitte mach das nicht. Du kannst nicht sprechen, du trainierst. Ja. Okay. Die hier, direkt nebenan zum Beispiel, die sind ein Problem. Kaum jemand in Alapada redet noch mit ihnen. Sind schlecht fürs Geschäft. Inwiefern? Weil sie glauben, der Welt predigen zu müssen, wie und mit wem man als Verein zu arbeiten habe, was für Regeln zu gelten haben, wie man sich verhalten müsse. Sprechen von Extremisten und Todesschwadronen. Und dass wir uns alle schuldig machen, wenn wir nicht die schwarzen Schafe unter den Ringervereinen anprangern würden. Was sind das für Leute? Die Todesschwadronen? Ja, nein. Ich meinte diesen Verein von nebenan. Wer ist das? Deren Leitung ist ein zähes Biest. Elsa Green. Ihr ganzes Leben bestand aus Nahkampf. Hab gehört, die hätte mit 14 den alkoholkranken Vater einer Schulkameradin bewusstlos geschlagen. Hat dann später relativ erfolgreich in der Schule im Freistil gerungen und daraufhin ein Stipendium der Universität Miami bekommen. Kurz darauf dann Einladungen zu den US-amerikanischen Qualifikationen für die Olympischen Spiele in London. Hat sich aber den Arm gebrochen, konnte nicht antreten. Seitdem sitzt sie hier. Und diese Todesschwadronen? Frag mal lieber jemand anders. Kann ich das nicht einfach auf meinem Phone googeln? Natürlich. Du suchst nach Todesschwadronen Miami und erfährst, dass es sich dabei um eine von zahlreichen US-Behörden als terroristisch eingestufte Gruppierung handelt. Ah ja. Ihr genauer Ursprung ist unbekannt. Die meisten Expertinnen gehen davon aus, dass sie aus Absplitterungen vom rechtsextremen Rand der Ringervereine entstanden sind. Im Grunde handelt es sich um eine sehr gewalttätige, selbsternannte Bürgerwehr, die immer organisierter agiert. Es gibt zum Beispiel Gerüchte, dass die Todesschwadronen in Korruptionsfälle mit der Polizei verwickelt sind, beziehungsweise diese sogar von Teilen der Polizei geduldet werden. Den Todesschwadronen wird der Mord an mindestens 275 Menschen sowie die Ausbildung mafiöser Strukturen vorgeworfen. Sie kommen oft nachts in dunklen Autos, tauchen in Wohnungen auf und verschwinden wieder. Zuletzt sind sie immer selbstbewusster aufgetreten und schlagen auch häufiger am helllichten Tag zu. Sie erschießen Personen an Ampeln, auf einem Parkplatz, in einem Drive-In, in ihrem Wohnzimmer, während die Kinder Cartoons schauen. Geil. Dennoch genießen sie in Teilen der Bevölkerung ein gewisses Ansehen, vor allem bei jenen Bürgerinnen und Bürgern, die die lynchjustizielle Tötung von Triebtätern bejubeln. Auf diese Männer, die nach ihrer Haftentlassung aufgrund ihrer Vorbestrafung an abseitigen Unorten der Stadt leben, machen die Schwadronen nämlich systematisch Jagd. Oha. Aber kannst du mir dann bitte erklären, was jetzt genau das Problem mit dem Verein nebenan ist, wenn die vor diesen Leuten warnen? Bonn ist sichtlich genervt von eurem Kreuzverhör. Naja. Er will dir gerade antworten. Da kommt Tom plötzlich aus dem Büro. Aufstehen, es gibt Arbeit. Zwei Alligatoren auf einem Kindergeburtstag. Kunde heißt Salas Jimenez. Sind in eine Wohnung gelangt. P-Kontakt, also Prio. Simon, du gehst mit euch drei Rookies los, ja? Simon kippt sofort ihren Saft runter, wirft den Plastikbecher in die Küchenspüle und drückt einen Knopf an der Wand, woraufhin sich das große Blechtor, vor dem der Van steht, aufrollt. Das Licht der Sonne bricht in die alte Werkstatt herein. Es ist blendend hell. Muss das eigentlich alles so prosaisch erzählt werden? Simon steigt in den Wagen und wirft den Motor an. Knattert der Motor oder brummt er eher? Juanita, Javier, ihr fahrt vorne mit. Lars, du setzt dich hinten rein. Wie redet die mit mir? Wie jemand, der sich Echsenmenschen an ihre Wohnzimmerwand hängt. Reinsetzen. Auf eine merkwürdige Weise findet Lars das extrem heiß. Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guzo. Erstes Abenteuer, die olivgrünen Makrelen. Episode 1, das Spielprinzip. Mit Diego Game Master, Stefan Konarske. Alba Juanita, Lisa Hirdiner. Beli Travier, Tana Scheintürk. Cobra Lars, Sebastian Zimmler. Bonn, Timo Weißschnur. Simon, Julia Windischbauer. Und Tom, Sebastian Schwab. Komposition Nikolai von Salwitz. Regie Iris Drögekamp. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2022.